Kundgabennummer 182 vom 16.11.1937. Mahnung zum Ausharren. Geistiges Wissen. Siehe, mein Kind, alles, was du beginnst, hat den Segen in sich. Dass dein Denken unausgesetzt dem Geistigen zugewendet ist. Und wer so strebt, dessen Handlungen werden im Sinne des Höchsten sein. Verlässest du diesen Pfad, so gehen unzählige Möglichkeiten dir verloren. Dein Leben geht dahin, doch nicht zum Teil so ausgewertet, wie es dir jetzt auf diesem Wege möglich ist. Und da es nicht allein um dein Seelenheil geht, sondern um das von vielen Erdenkindern, musst du ausharren. Denn unsagbar viel kannst du wirken auf Erden. Wir haben keinerlei Möglichkeiten, dir geistiges Wissen noch besser zu vermitteln. Wir können uns immer nur nach Gesetzen richten, die unser Herr und Heiland uns gab. Und in dieser Verbindung mit dir erschöpfen wir jede Möglichkeit, die deiner Förderung gilt. Und wieder liegt es in deinem Willen, mehr und mehr zu empfangen, die Arbeit an dir selbst. Die immer tiefere Verbindung mit Gott wird dich befähigen, auch immer tiefer einzudringen in göttliche Wahrheiten. Denn uns gibst du dadurch wieder die Möglichkeit, dir alle Lehren zu übermitteln, wie es uns der Heiland aufgetragen hat. Amen.